An den verehrten Genossen Kim Jong-un richtete der Präsident der Russischen Föderation Putin am 5. Juli eine Glückwunschadresse. Darin unterstrich Putin, er gratuliere dem Genossen Kim Jong-un zu seiner Wahl zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVK aufs Herzlichste und hoffe, dass seine Tätigkeit im höchsten Amt des Staates zur Weiterentwicklung des konstruktiven Dialogs und der gegenseitigen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und zur Stärkung des Friedens, der Sicherheit und Stabilität auf der Koreanhalbinsel beitragen werde. Putin wünschte dem Genossen Kim Jong-un Gesundheit und Erfolg.